Glaubt, was ihr wollt. Gerhard Isneffs ist geboren 1959 und studierte Politikwissenschaften und arbeitete seit 1986 als freier Autor, Schriftsteller und Dokumentarfilmer. 1992 erregte er als Co-Autor des Bestsellers Das RAF-Phantom Aufsehen. Der auf diesem Buch basierende Fernsehfilm Das Phantom gewann im Jahr 2000 den Dreisat-Zuschauerpreis sowie den Grimme-Preis. 2003 und 2004 erschien dann seine Bestseller Operation 9-11 bzw. Mythos 9-11. Und heute ist Gerhard Wisniewski bei mir live am Telefon zu Gast. Guten Abend, Herr Wisniewski aus München. Grüße, Herr Alubaidi. Können Sie mich gut hören? Ja, ich kann Sie verstehen. Okay, Sie sind ein bisschen leise, aber ich hoffe, es wird gehen. Ja, Sie haben sich also in der Vergangenheit ausführlich mit diesem Thema beschäftigt und auch Bücher geschrieben darüber. Sie haben auch Fernsehdokumentationen, glaube ich, gemacht zum Thema. Ja, zum Thema 9-11 habe ich mit einem Kollegen eine, ja eigentlich die erste kritische Fernsehdokumentation in einem großen Sender weltweit gedreht, 2003. Nämlich Aktenzeichen 11.9. ungelöst. Diese Dokumentation wurde hier im Westdeutschen Rundfunk gesendet und verschwand unmittelbar danach auf Nimmerwiedersehen im Giftschrank. Das ist schade, ja. Dabei gibt es aber sehr viele Dinge, über die man da sprechen sollte. Es gab auch unlängst sogar im ORF spätnachtens eine sehr interessante Dokumentation zu sehen, denn allein schon, wenn man sich die Anschläge selbst anschaut, scheint da ja nichts zum anderen zu passen. Sie haben sich auch mit diesen Ungereimtheiten, glaube ich, sehr ausführlich auseinandergesetzt. Vielleicht fangen wir mal damit an, also die Anschläge selbst. Ich glaube, um 9.30 Uhr am Morgen des 11. September 2001 schlug das erste Flugzeug ein. Ich bin damals im Büro gesessen, zwei Tage bevor ich nach China geflogen bin, auch ein sehr seltsames Zusammentreffen, und habe das eigentlich zuerst für einen Scherz gehalten oder für eine kleine Sportmaschine, die da reingeflogen ist. Da war auch am Anfang ein bisschen Verwirrung, und dann nahm das Ganze seinen Lauf, bis man dann am Abend mit offenem Mund da saß und wieder sah, wie diese Flugzeuge da reinflogen, aber es wurde einfach nicht greifbarer für mich. Ja, was ist da passiert aus Ihrer Sicht am 11. September? Ja, also ich kann mich auch noch sehr genau daran erinnern, was ich damals gemacht habe. Ich war da damals in meinem Journalistenbüro zusammen mit Kollegen und plötzlich rief jemand alle anderen zusammen vor einen Fernseher, und wir haben natürlich auch vollkommen fassungslos in diese geradezu hypnotischen Fernsehbilder gestarrt, die man irgendwo gar nicht aufnehmen konnte. Und bei mir war allerdings sehr schnell der Verdacht da, dass da was nicht stimmen konnte. Und zwar war mein erster Anhaltspunkt die rasende Geschwindigkeit, mit der hier Verdächtige präsentiert wurden. Also man muss sich ja überlegen, bei solchen gewaltigen Tatorten wie beispielsweise dem zusammengestürzten World Trade Center oder dem teilweise zusammengestürzten Pentagon, da brauchen Ermittlungen viele Wochen, wenn nicht Monate. Dann, wenn ich Verdächtige habe aus anderen Ländern, aus dem Ausland, dann muss ich Amtshilfe beantragen, dann muss ich Dokumente übersetzen und so weiter. Also solche Ermittlungen dauern, also Monate ist noch zu wenig gesagt, die dauern eigentlich Jahre, bevor ich da wirkliche Verdächtige seriös präsentieren kann. Und das war also schon mein erster Aufmerker, dass man hier in wenigen Stunden eine angeblich komplette Liste der Verdächtigen präsentiert hat, und da war mir eigentlich klar, an dieser Sache kann irgendwas nicht stimmen. Ja, bei mir fing es schon ein bisschen vorher an, als ich zum ersten Mal diese über 400 Meter großen Wolkenkratzer in sich zusammenstürzen sah, da habe ich mir wirklich intuitiv gefragt, warum kippt das Ding nicht um? Ich meine, das ist eine perfekte, ich meine, wenn man die wirklich hätte sprengen wollen, weil man halt was Neues hinbauen möchte oder warum auch immer, man hätte es nicht besser machen können. Und das soll aber das Ergebnis von Flugzeugen, die da irgendwo reingeflogen sein, gewesen sein, ist irgendwie, und es gibt da schon sehr viele Stimmen, die das untersucht haben, etc., Physiker, Bautechniker und so weiter. Können wir vielleicht dazu ein bisschen was sagen? Wie schaut es aus mit dem Einsturz an sich eigentlich von diesen beiden Wolkenkratzern? Ja, Sie haben natürlich völlig recht mit Ihrer Beobachtung. Das, was man da gesehen hat, das hatte man schon viele hundert Male vorher in Fernsehdokumentationen zum Beispiel gesehen. Allerdings nicht über das World Trade Center, sondern über Abbruchfirmen in den USA, die solche Wolkenkratzer sprengen. Und jedes Mal sahen die Sprengungen exakt so aus wie am 11.09.2001. Nur wurde das am 11.09.2001 nicht als Sprengung bezeichnet offiziell, sondern als Ergebnis eines Flugzeugeinschlages. Und es gab hier aber nicht nur den ersten Anschein einer Sprengung, der hier im Zusammenbruch dieser Gebäude zum Ausdruck kam, sondern man hat hier dann auch zum Beispiel nachgemessen die Zeit, in der diese Türme zusammenfielen. Und siehe da, die fielen also fast in der Geschwindigkeit des freien Falls in sich zusammen, was vollkommen unmöglich ist bei einem Zusammenbruch aus Instabilität, denn man muss sich ja vorstellen, dass dann natürlich die zusammenbrechenden Strukturen immer wieder auf festere Strukturen treffen und dadurch gebremst werden würden. Also während bei einem Zusammenbruch im fast freien Fall oder fast freier Fallgeschwindigkeit natürlich viel dafür spricht, dass hier unten bereits jeder Widerstand beseitigt wurde, und das kann natürlich nur durch eine Sprengung passieren. Darüber hinaus gibt es also zahlreiche Beweise für eine Sprengung. Also sagen wir mal so, wenn man jetzt hier von einem Autodiebstahl reden würde, mit dieser Vielzahl an Beweisen hätte man die Täter längst verurteilt, nicht aber die eigentlichen Täter im Fall 11.09. Also man hat hier Videobeweise, man sieht hier Sprengwolken aus den Gebäuden austreten. Es gibt wirklich zahlreiche Zeugenberichte, dokumentiert in Bild und Ton, die von Explosionen sprechen. Einer der wichtigsten Zeugen ist einer der Hausmeister des World Trade Centers, ein Mann namens Rodriguez, der also darauf besteht, zahlreiche Sprengungen gehört zu haben, vor und nach dem Flugzeugeinschlag. Also wir haben hier überhaupt keinen Beweismangel, was die Sprengung des World Trade Centers angeht. Und es handelt sich dabei auch nicht um eine Verschwörungstheorie, sondern es handelt sich hier ganz einfach um sachliche Recherchen und Beweise, die belegen, dass die beiden World Trade Center Türme gesprengt wurden. Man muss sich ja auch noch ein weiteres vorstellen. Selbst wenn man von dem ungeheuren Zufall ausgehen würde, dass so ein Flugzeugeinschlag zu einem solchen symmetrischen Zusammenbruch führen könnte, dann würde so ein ungeheurer Zufall bestimmt nicht zweimal hintereinander passieren, und zwar im Abstand, ich glaube, von etwa einer Dreiviertelstunde, wo die Gebäude ja auf dieselbe Art und Weise zusammengefallen sind, obwohl ja die Flieger nicht auf dieselbe Art und Weise eingeschlagen sind, sondern eben in verschiedenen Stockwerken, in einer verschiedenen Neigung. Also haben sie auch verschiedene Strukturen beschädigt. Das ist vollkommen ausgeschlossen, dass dabei zweimal dasselbe Ergebnis herauskommt. Ja, und völlig unglaubwürdig wird es ja dann, wenn auch ein weiteres Hochhaus in diesem Komplex, Building Number 7, plötzlich einstürzt. Es hat zwar gebrannt dort, aber auch dieses Gebäude stürzt plötzlich ein, aus Schreck oder warum auch immer. Ich meine, da hat man gar nicht mal versucht, das zu erklären. Also die 9-11 Commission ist, glaube ich, auf das Building Number 7, auf den Kollaps, gar nicht mal wirklich eingegangen, ne? Da sprechen Sie einen wichtigen Punkt an, denn nur wenige Leute wissen, dass ja an diesem Tag nicht nur zwei Gebäude einstürzten, sondern drei. Ja. Das wird also häufig übersehen, und zwar stürzte dieses Gebäude nicht am Vormittag zusammen, sondern am Nachmittag gegen 17 Uhr. Ein 47 Stockwerke hohes Hochhaus fiel plötzlich in sich zusammen, fuhr praktisch wie ein Fahrstuhl nach unten. Und da haben wir ja heute sogar Aussagen des Pächters dieses World Trade Center Komplexes, der also gesagt hat, dieses Gebäude sei gesprengt worden. Also was sagt uns das? Das sagt uns und das beweist uns zumindest, dass zumindest nachweislich ein Gebäude am 11.09.2001, das nicht durch Flugzeuge beschädigt worden war, gesprengt wurde, und dass dieses Gebäude deshalb auch schon Wochen vorher für eine Sprengung vorbereitet worden sein musste. Offensichtlich, ja. Und es gibt, ich habe es verlinkt, ich habe das heute zum Glück gefunden, eine sehr interessante Doku, die sehr viel Filmmaterial von damals auch zeigt, 9-11 Revisited. Ich weiß nicht, ob Sie diese Doku kennen. Nein. Ist mir also im Netz heute untergekommen. Und wo auch sehr viele Menschen zur Sprache kommen, die sich mit genau dieser Materie auskennen, mit Sprengungen etc. Und die also alle eigentlich einhellig sagen, das ist eindeutig nicht natürlichen Ursprungs, dieser Zusammenbruch. Also angefangen davon, dass ja diese Wolkenkratzer auch mit einer Stahlkonstruktion, mit einem Kern, mit einem Stahlkern quasi aus, ich glaube, 27 Stahlsäulen verstärkt war und sogar dafür gebaut wurden, dass ein Linienflugzeug in sie hineinfliegen kann und nichts weiter passiert, ich meine, außer das natürlich. Ja, also wenn man sich mit dem Zusammenbruch dieser Gebäude beschäftigt, hören also die Widersprüche einfach nicht mehr auf. Na. Das, was Sie erwähnt haben, ist vollkommen richtig. Wenn man muss sich ja vorstellen, diese beiden Gebäude waren die höchsten Bodenerhebungen mit 400 Metern im Zentrum zwischen drei Großflughäfen, nämlich John F. Kennedy, LaGuardia und Newark. Und natürlich waren diese Gebäude so gebaut worden, dass sie einen solchen Flugzeugeinschlag problemlos wegstecken konnten. Man hatte da auch Erfahrung, denn es gab schon mal in New York so einen Unfall, ich glaube 1945, als ein Bomber in das Empire State Building gerast war. Man wusste also, es gibt dieses Risiko und genau deshalb hat man diese Türme so gebaut, dass sie auch einen großen Airliner hätten verkraften können. Es ist also vollkommen absurd anzunehmen, dass diese Gebäude dann gleich zweimal am selben Tag auf diese Weise hätten versagen können. Nein, es ist eigentlich, wie ich gesagt habe, in der Einleitung ein Schlag ins Gesicht eigentlich. Also es ist wirklich fast schon eine Beleidigung, so mit so einer Story daherzukommen. Aber was dann wirklich erschreckend ist, ist, dass nichts passiert ist eigentlich. Ich meine, es gab ein paar Leute, die sind auf und ab gehüpft. Sie waren offenbar einer von denen, die einfach gesagt haben, hallo, da stimmt doch was nicht. Ich meine, schaut mal dort und dort und dort. Aber das Gros der Journalisten, das Gros der Presse ist ganz einfach irgendwann zur Tagesordnung übergegangen. Ne? Also wir wissen ja inzwischen, es gibt ja inzwischen eigentlich Beweise, zumindest starke Indizien, dass diese Operation auch auf der Medienseite vorbereitet war. So hat beispielsweise die BBC schon 20 bis 30 Minuten vor dem Zusammenbruch von Gebäude 7, worüber wir gerade gesprochen haben am Nachmittag, 20 bis 30 Minuten vorher hat bereits BBC von diesem Zusammenbruch berichtet, obwohl das Gebäude also zu dieser Zeit noch stand. Also meiner Meinung nach war das auch auf der Medienseite alles vorbereitet und bereits in der Pipeline, wie man so schön neudeutsch sagt. Und diese Medienoperation wurde dann also fast reibungslos abgespult und den Menschen wurde eigentlich gar keine Chance gelassen, mal in Ruhe über das Geschehen nachzudenken und kritische Fragen wurden von den Medien schon überhaupt gar nicht gestellt. So ist es, ja. Und weiter geht es dann natürlich mit den weiteren Dingen, die an diesem Tag passiert sind, wie zum Beispiel das Pentagon, das ja genauso vor Fragen strotzt. Ne? Also auch da gibt es ja ganz viele Dinge, die im Unklaren sind und man weiß nicht einmal, es ist nicht einmal lückenlos wirklich bewiesen, dass es ein Flugzeug war, oder wie sehen Sie das? Nein, es ist nicht bewiesen, dass es ein Airliner hier in das Pentagon geflogen ist, ganz im Gegenteil, es ist inzwischen widerlegt. Also es gibt hier ganz klare Beweise, dass hier nie ein großer Airliner in das Pentagon eingeschlagen ist. Der erste Beweis besteht schon mal darin, dass man dort ganz einfach keine Trümmer von einem großen Airliner gefunden hat. Keine Trümmer der angeblichen Boeing 7, was war das, 57, die hier eingeschlagen sein soll. Was auch fehlt, Sie müssen sich ja vorstellen, wenn so ein Airliner, ich glaube mit 48 Metern Spannweite in eine Fassade einschlägt, dann hinterlassen müssen ja die Tragflächen wie große Sensen in der Fassade Spuren hinterlassen. Hier sieht man überhaupt keine Spur von solchen 48 Meter Tragflächen. Man hat hier auch nicht die riesigen Triebwerke gefunden und Ähnliches. Also hier gibt es fast genau wie beim World Trade Center eine ganz dichte Beweiskette, dass hier kein großer Airliner eingeschlagen sein kann. So ist es, ja. Und dann gab es dann noch die vierte Maschine, die halt irgendwo in Pennsylvania abgestürzt ist, wo sich natürlich auch Fragezeichen auftun. Da gab es die letzten Anrufe, es sind sich unglaublich traumatisiert worden und die Menschen damit traumatisiert auch. Also ich habe ja selber diese Absturzstelle besucht für die Dokumentation Aktenzeichen 11.9. ungelöst. Im Frühjahr 2003 einfach mal, um dort mit Zeitzeugen zu reden. Und da sind wir ja auf den damaligen Bürgermeister des benachbarten Städtchens Shanksville gestoßen, einen Mann namens Ernie Stull. Und der Mann war also noch immer vollkommen konsterniert. Er stand dort an dieser Absturzstelle bzw. an der Gedenkstätte und erzählte uns, als dort seine Freunde und Leute aus dem Dörfchen zu dieser sogenannten Absturzstelle hingekommen wären, sei dort überhaupt kein Flugzeug gewesen. Er hat also mehrmals gesagt, sie haben no airplane da gefunden. Und er war also sichtlich noch immer fassungslos über diesen Umstand. Matze86 fragt da im Chat, fragen bitte mal, warum die Laternen umgefallen sind von dem Pentagon. Also ich kenne jetzt das Ganze nicht, aber anscheinend sind da Laternenmaste umgeknickt gewesen. Wissen Sie davon, beziehungsweise was gibt es da jetzt für eine Erklärung davon, wenn es kein Flugzeug war? Also man muss sich ja vorstellen, wenn es sich hier um eine Inszenierung handelt, dann ist alles Mögliche möglich sozusagen. Ja. Das heißt, es ist auch möglich, dass da solche Masten gesprengt werden, um so eine Maschine zu simulieren. Ich kenne solche Fotos, ich kenne auch die Diskussion um diese Laternenmasten. Ich glaube aber, das sind eher so Randschauplätze. Ich meine, der wichtigste Schauplatz ist für mich das Innere, die Fassade des Pentagons, wo man einfach keinen solchen Airliner gefunden hat. Sie müssen sich ja vorstellen, normalerweise bei solchen Flugzeugabstürzen von großen Airlinern haben wir meistens das große Heck, das überlebt. Also das heißt, die Höhenleitwerke und das große Seitenleitwerk. Genau aus diesem Grunde hebt man dort auch sozusagen die Flugschreiber auf, weil das Heck meistens überlebt. Und es hätte auch hier mindestens vor dem Pentagon zu liegen kommen müssen. Aber von dem großen Heck fehlt ganz einfach jede Spur. Ja, okay, das heißt, es gibt da natürlich ein Für und Wider auch bei dem Ganzen, aber wie Sie sagen, also wenn man sich das Ganze jetzt einmal von ein bisschen am Abstand anschaut, dann passt da nichts zum anderen. Auch nicht, Sie haben es vorher schon erwähnt, man ist sehr schnell auf die Schuldigen gekommen. Man sah hinter dem Ganzen einen gewissen Bin Laden, 20 Attentäter. Lustigerweise, die Bin Ladens, nämlich die Familie, das waren die einzigen, die, glaube ich, noch am Abend desselben Tages, als die Anschläge passierten, mit dem Flugzeug die Vereinigten Staaten verlassen durften, oder am nächsten Tag jedenfalls, mittendrin, als kein einziges Flugzeug starten und landen durfte. Das ist auch sehr interessant, dass man ausgerechnet diese Familie einfach ja, gehen lässt, ohne sie zumindest zu befragen, was ich mir doch denken würde, wenn man wirklich glaubt, dass ein Angehöriger dieser Familie Bin Laden der Urheber war. Ja, da haben Sie völlig recht. Also es ist sehr merkwürdig, dass während die sogenannten Stand-Downs, als keine solchen Maschinen in den USA fliegen durften, ausgerechnet die Familie Bin Laden die USA verlassen durfte. Damit will ich jetzt nicht irgendeiner sippenhaft das Wort reden, sondern man hätte ja tatsächlich ganz einfach mal höflich die Menschen befragen können, als Zeugen wohlgemerkt. Was wissen Sie über den Aufenthaltsort von Osama Bin Laden? Was wissen Sie über seine Tätigkeiten und ähnliches? Also normalerweise hätte man Sie sozusagen gebeten, mindestens eine Weile sich bereit zu halten in den USA für Ermittlungen. Stattdessen durften Sie als fast einzige Passagiermaschinen oder Zivilmaschinen starten und die USA verlassen. Ja. Und die 20 Attentäter, die man sehr schnell aus dem Zauberhut gezogen hat, erstens einmal vier davon, das glaube ich unmittelbar danach, war da auf BBC ein Artikel, ich habe ihn verlinkt mit einem Ankünder, ist man draufgekommen, dass vier dieser Attentäter, zumindest vier noch leben. Ich habe inzwischen von sieben gehört insgesamt, die sich nach diesen Anschlägen gemeldet haben sollen, so auf die Art, hallo, ich bin kein Selbstmordattentäter, denn ich lebe noch. Und man fand zum Beispiel, das finde ich einer der skurrilsten Dinge, was mich zur Weißglut treibt, eigentlich, man fand angeblich den Reisepass eines dieser Entführer im Schutt des Pentagons, nicht des Pentagons, des World Trade Centers, wo praktisch nichts übrig geblieben ist. Also sogar der Beton hat sich pulverisiert. Das war also ein riesiger, diese Staubwolke. Das war das Baumaterial dieses Gebäudes, das aus irgendeinem Grund pulverisiert war danach. Alles Dinge, über die nie gesprochen wird. Aber der Reisepass eines der Entführer findet sich mehr oder weniger unversehrt in den Trümmern. Korrekt, also fast korrekt. Nicht in den Trümmern, sondern in einer Straße. Ah, okay, Trade Center. Er sei also da auf der Straße gelegen, sozusagen so, dass also der nächstbeste Passant oder Feuerwehrmann darüber stolpern konnte und sagen konnte, hoppala, was haben wir denn da? Das ist ja der Pass eines der Entführer, also sozusagen mal wieder der Beweis, dass hier diese 19 Räuber, wie ein Kollege von mir immer sagt, die Vereinigten Staaten überrascht haben und hier Maschinen in das World Trade Center gelenkt haben, was natürlich lächerlich ist, denn so ein Pass hätte dieses Inferno sehr wahrscheinlich nicht überlebt. Auf keinen Fall würde ich sagen. Ich meine, der war ja im Flugzeug drin, das angeblich dieses ganze Desaster ausgelöst hat. Also da müssen Temperaturen jenseits der 1800 Grad, keine Ahnung, was geherrscht haben. Ich meine, ja. Das ist völlig lächerlich. Ja, und übrigens noch eins darf ich hinzufügen. Selbst wenn dieser Pass dieses Inferno überlebt haben sollte, wäre das kriminalistisch gesehen kein Beweis für die Anwesenheit des Passinhabers an diesem Punkt. Denn hierzu braucht man unbedingt die Leiche, also den Körper. Hierzu bräuchte man unbedingt die Identifizierung der Leiche. Auch bei normalen Zugkatastrophen, Flugzeugkatastrophen reichen Pässe nicht aus zur Identifizierung, weil es ja vorkommt, dass gefälschte Pässe unterwegs sind, dass Pässe vielleicht in falschen Sakkos stecken, falschen Taschen, Handtaschen. Und deshalb genügt das nicht, sondern man muss immer die Leiche haben. Und genau die hat man eben nicht im Fall des World Trade Centers. Man hat hier also keine Leichen der Entführer identifizieren können. Ja, geht auch gar nicht. Ich meine, bei diesem Inferno, aber zumindest von vier davon wäre es auch überhaupt nicht gegangen, weil die ja noch gelebt haben. Das heißt, das Ganze, Sie haben schon gesagt, muss irgendwie, also die Medien müssen da irgendwie behutsam oder wie auch immer ins Spiel gebracht worden sein, denn ich verstehe es einfach noch immer nicht, wie das Ganze so, also in Retrospektive gesprochen, wenn man sich das anschaut, klingt ja völlig absurd. Was glauben Sie, ist da jetzt der Grund, dass das so, wie sagt man da, so hineingeflutscht ist in unsere Köpfe? Ist das jetzt wirklich so, dass man da, ich meine, kann man die Medien überhaupt versteuern? Also ich denke ja, weil wir haben also vor allen Dingen in den Vereinigten Staaten in den letzten Jahren und Jahrzehnten eine enorme Pressekonzentration erlebt. Ich glaube, es gibt da überhaupt nur noch 5 große Medienkonzerne. Und Sie müssen ja auch überlegen, dass nicht nur die Welt, auch die Journalisten von diesen Ereignissen total überrumpelt wurden. Die Bilder, wenn sie erstmal da sind, die werden dann auf jeden Fall gesendet. Und auch, ob man nun an einer Verschwörung beteiligt ist oder nicht, aber man hat es sehr schwer in so einer Situation dann unter diesem Schock und unter diesem Zeitdruck solchen Bildern zu widersprechen oder solche Bilder überhaupt kritisch zu hinterfragen. Ja, das ist das, glaube ich, auch. Also ich habe auch jetzt mit einigen Bekannten in letzter Zeit ein bisschen über das Thema gesprochen. Also viele wollen nicht glauben, dass die offizielle Darstellung nicht wahr ist, denn die Implikationen dessen sind enorm. Ja, das ist ein guter Punkt, den Sie da ansprechen, denn es ist ja so, nehmen wir mal an, die offizielle Version würde stimmen, also ein Überfall von Bin Laden auf die Vereinigten Staaten, das wäre natürlich erschreckend, aber noch viel erschreckender wäre die Annahme oder das Modell, dass der Angriff möglicherweise aus dem Inneren der Vereinigten Staaten selbst erfolgt sein könnte. Das ist noch viel erschreckender. Und deshalb wird einfach diese Bin Laden-Version viel lieber geglaubt als die andere Version. Also jetzt nach Ihrem Dafürhalten, wie viel Prozent an der, ich meine, es muss ja irgendwas auch wahr sein an dem, oder vielleicht auch nicht, aber wie viel Prozent an der offiziellen Darstellung von 9/11 und der Hintergründe sind Ihrer Meinung nach wahr? Ja, ich würde mal sagen, vielleicht 10%. Das heißt also, bestimmte Ereignisse, die wahrscheinlich wirklich stattgefunden haben, wahrscheinlich gab es zum Beispiel wirklich 2 Maschinen, die in das World Trade Center oder in die beiden Türme eingeschlagen sind. Aber die Lügen fangen also schon bei den Insassen an. Meiner Meinung nach waren diese Maschinen unbemannt, weil man diesen Angriff nicht mit bemannten Maschinen hätte durchführen können. Was beispielsweise auch verschwiegen wird, ist, dass es überhaupt nicht einfach ist, ein Flugzeug zu entführen. Und es ist doppelt schwierig, wenn sozusagen die Besatzung und die Passagiere in einen Selbstmordattentat mitgenommen werden sollen. Und was gerne verschwiegen wird, ist, dass sehr viele Passagiere und Besatzungen sich immer wieder gegen Flugzeugentführer gewehrt haben. Das ging so weit, dass sogar mal ein Flugzeugentführer vor der Cockpittür erschlagen wurde von den Passagieren. Und deshalb ist es vollkommen ausgeschlossen, so eine Operation mit besetzten Passagierflugzeugen auch nur zu planen. Und wir können davon ausgehen, dass das auch nicht so durchgeführt worden ist. Ja, das ist einer der weiteren vielen Punkte, also dass diese Manöver, die da geflogen wurden, selbst für geübte Piloten, soweit habe ich das zumindest jetzt gehört, von Piloten sehr schwierig durchzuführen sind. Und das andererseits aber schon seit den 60ern, also man hat schon die Jumbo ferngesteuert durch die Gegend geflogen, Schnittstellen und Technologien existieren um diese Jets. Ich glaube, es waren 767, aber ich bin mir jetzt auch nicht so genau sicher. Es waren, glaube ich, ziemlich große. 757 sind, glaube ich, eher kleinere Maschinen. Nein, also es ist tatsächlich so, bei den Türmen waren es 2767, ja. Und die beiden anderen Maschinen, die allerdings nie gefunden wurden, sollen 757 gewesen sein. Ja. Und es ist tatsächlich so, wenn man sich vorstellt, es ist ja was anderes, mit so einem Airliner eine Kurve zu fliegen, als mit einem Auto eine Kurve zu fahren, weil man sich ja praktisch im Nichts befindet in der Luft und man hat hier keine sichtbare Straße oder ähnliches. Und der eine Anflug erfolgte ja praktisch fast in einer Steilkurve. Mhm. Und da muss man sich ja vorstellen, ich muss also schon in dem Moment, in dem ich diesen Airliner in die Kurve lege, genau wissen, wo ich am Ende dieser vielen hundert Meter langen Kurve wieder herauskommen werde. Und damit wären also selbst geübteste Piloten vollkommen überfordert, die ja ihre Airliner normalerweise nicht so fliegen, sondern genau auf Gleitfahrten sich befinden oder auf Luftstraßen fliegen oder sogar von den Bordcomputern mittels GPS gesteuert werden. Also selbst Airline-Piloten beispielsweise hätten nicht diese Erfahrung, sozusagen frei Hand so einen Flieger in die Kurve zu legen, um ein paar hundert Meter weiter einen Turm zu treffen, der nur unwesentlich breiter ist, als die eigene Maschine Spannweite besitzt. Ja, und dann muss man sich auch noch vorstellen, unter was für einem Stress dieser Attentäter steht, der ein unglaubliches Manöver fliegen muss, wissend, dass am Ende dieses Manövers er selbst sterben wird. Ja, eben, das ist eben auch wieder ein sehr berechtigter Einwand. Denn sagen wir mal so, der Selbstmordattentäter im Cockpit ist ja der größte Feind der eigenen Operation. Das hat man auch im Zweiten Weltkrieg gesehen bei den Japanern. Diese Suizidwaffe, diese Kamikaze-Waffe wird immer so dargestellt als die Killer-Option, die tödliche Waffe. Das ist so nicht richtig, denn sehr, sehr viele dieser Kamikaze-Piloten haben versagt, einfach aufgrund des Stresses. Sie saßen tränenüberströmt im Cockpit oder haben im letzten Moment die Maschine zur Seite gerissen oder sind von vornherein abgehauen. Wenn ich natürlich tausende Maschinen habe, wie im Zweiten Weltkrieg, ist das vielleicht nicht so schlimm, aber wenn ich nur vier Maschinen für vier Ziele besitze, dann ist dieses Risiko ein weiteres Mal viel zu hoch, dass die Operation scheitert. Und das ist vollkommen undenkbar, dass irgendjemand, der bei Trost ist, so eine Operation wirklich planen würde und sogar zum Erfolg führen könnte. Ja, also wir können es, glaube ich, abschließend sagen, es ist ja schon hundertfach irgendwie wiedergegeben worden und das, wie gesagt, in diesem Forum-Thread findet man auch großartige Hintergrundinformationen zu dem Ganzen. Bei der Darstellung, wie diese Anschläge vor sich gegangen sind, passt einfach nichts zum anderen. Es ist wirklich so, also meiner Meinung nach zumindest. Und ich würde sagen, belassen wir es einmal dabei. Kommen wir vielleicht zur Frage, der Begriff False Flag Operation. Man fragt sich natürlich, warum ist das Ganze passiert? Da stellt man sich natürlich auch gerne die Frage cui bono, das heißt, wem hat es genützt? Die ist relativ eindeutig zu beantworten, den Militärs, den Ölfirmen und den Geheimdiensten. Nun, eine False Flag Operation wäre also so eine fingierte Geschichte, die also gewisse Handlanger durchführen, die dann den Kriegseintritt oder was auch immer rechtfertigt. Dafür gibt es Beispiele, also Pearl Harbor, wenn man sich genauer anschaut, diese sehr seltsame Geschichte, der Eintritt in den Vietnamkrieg, da wurde irgendein Kreuzer, glaube ich, bombardiert. Also es gibt da auch sehr viele Beispiele. Was sagen Sie dazu? Glauben Sie, dass das Ganze eine False Flag Operation hätte sein könnte? Selbstverständlich. Also wenn man, wir stehen ja oft fassungslos vor solchen Ereignissen der Geschichte und blicken dann oft nur wenige Jahre zurück, soweit unser Gedächtnis reicht. Aber wenn man sich mal mit der Geschichte der Vereinigten Staaten beschäftigt, dann haben die im Grunde genommen noch fast jeden Grund für einen ihrer großen Kriege zusammengelogen. Also ob sich das nun um den Zweiten Weltkrieg und Pearl Harbor handelt oder ob sich das um den Krieg mit den Spaniern im Ende des 19. Jahrhunderts handelt, als plötzlich ein amerikanisches Kriegsschiff unerwartet in die Luft flog. Alles wurde zusammengelogen und konstruiert. Den Überfall auf das amerikanische Kriegsschiff 1964 vor Vietnam, den hat es höchstwahrscheinlich überhaupt nicht gegeben, sondern der wurde nur von den USA behauptet, um offiziell in den Vietnamkrieg eintreten zu können. Also in diesem Zusammenhang muss man den 11.9. stellen und dann stellt man fest, es handelt sich leider bedauerlicherweise im Grunde genommen um eine normale militärische Operation, um einen Kriegsgrund zu schaffen. Das Besondere an diesem 11.9. ist aber die Dimension des Ereignisses. Also ich habe mich auch sofort gefragt, wofür benötigt man eigentlich diese gewaltige Legitimation? Also nehmen wir mal an, man hätte ja, sagen wir mal, es auch wieder bei einer Bombe belassen können oder bei einem Sprengstoffanschlag auf ein amerikanisches Kriegsschiff und man hätte dann das verdächtigte Land überfallen können. Aber hier hat man ja eine gewaltige Legitimation geschaffen und schon die Dimension dieser Legitimation hat sozusagen auf den Globus abgezielt. Man wollte hier also ganz klar einen Angriff auf den Globus durchführen. So habe ich auch eins meiner Bücher im Untertitel genannt. Und tatsächlich hat ja George Bush dann auch sehr schnell von 60 Staaten gesprochen, die den Terrorismus angeblich unterstützen. Natürlich hat er da den wichtigsten Terrorunterstützer vergessen, nämlich die Vereinigten Staaten selber. Ja, und das führt natürlich zur nächsten Frage. Also der Abgeordnete der Grünen, Ströbele, bezweifelt das zwar, aber es gibt sehr viele, die behaupten, dass Bush selbst davon gewusst haben könnte. Ich meine, dass viel mehr gewusst wurde über dieses Ganze, als man später zugegeben hat. Wie gesagt, das ist schon Allgemeinwissen, wenn man sich dafür interessiert. Aber glauben Sie denn, dass das bis ganz hinauf ging, das Wissen darum? Das glaube ich zum Beispiel eigentlich eher nicht, weil, ja, ich weiß nicht, also plausible denial ist, glaube ich, da fast vorteilhaft. Aber glauben Sie, dass Bush davon gewusst hat, und zwar also Junior? Also das kann ich mir ehrlich gesagt schwer vorstellen, weil kein Stratege, der noch ein bisschen bei Trost ist, würde jemanden wie George W. Bush in so eine Operation einweihen, der ja durch die Weltgeschichte stolpert, wie meinetwegen einst der deutsche Bundespräsident Heinrich Lübke, wer sich da noch erinnert, mit einer Tollpatschigkeit, mit Versprechern, mit Patzern. Also niemand würde so einer Person ernsthaft so eine Operation anvertrauen vorher. Ja, das glaube ich auch nicht. Also, wie soll ich das sagen? Also, George Bush hatte dann auch irgendwann einmal gesagt, er hätte, glaube ich, den Einsturz des ersten Turms gesehen, noch bevor der überhaupt irgendwo geehrt wurde auf irgendeinem Sender. Also er hatte ja sogar schon ein bisschen versprochen, aber dass er da völlig informiert war, das glaube ich auch nicht. Also ich würde, wie Sie richtig sagen, einen George Bush darüber nicht in Kenntnis setzen, glaube ich. Ganz sicher nicht. Also das kann man tatsächlich ausschließen, meiner Meinung nach, weil dieser Präsident ist ja ein enormes Sicherheitsrisiko, nicht nur für den Globus, für die Welt, sondern auch für eigene Strategen, die wichtige Operationen planen. Kein Mensch würde ihm wirklich etwas sehr Wichtiges, was geheim bleiben muss, vorher mitteilen. Ja. Gut. Jetzt, diese Anschläge sind passiert. Die Welt war von einem Tag auf den anderen eine andere. Natürlich ist das nicht von heute auf morgen wirklich passiert. Ich meine, das begann viel früher, spätestens mit George Bush Senior, der New World Order eingeleitet hat oder zumindest angekündigt hat oder es als einer seiner Ziele auch präsentiert hat. Nun, was glauben Sie denn jetzt, waren jetzt der weiterläufige Zweck dieses Inferno? Sie sagen also, man wollte einen globalen Angriff auf die Welt starten, aber warum denn eigentlich? Naja, ganz einfach, weil die USA in eine neue Phase ihrer Weltherrschaft eintreten wollten und in eine neue Phase der Globalisierung. Wenn man so will, war das im Grunde genommen zynisch betrachtet ein logischer Schritt nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion. Um 1990 herum wollten die Vereinigten Staaten in dieses Machtvakuum vorstoßen. Sie wollten dieses Machtvakuum nutzen. Sie haben das auch genutzt. Wir sehen ja, dass die Sowjetunion eingekreist wird von allen möglichen Geheimdienstoperationen, von sogenannten bunten Revolutionen, die in Wirklichkeit von den USA gesteuert werden. Also der 11.9. war sozusagen der Paukenschlag, mit dem ein weiterer Angriff auf den Globus und eine neue Stufe der US-Weltherrschaft eingeleitet werden sollte. Und das passierte ja eigentlich, ich sage mal am Anfang zumindest recht erfolgreich und offenbar ist das auch wirklich passiert. Ne? Ich meine, gleich danach hat man natürlich Afghanistan angegriffen, dann den Irak und jetzt natürlich das Säbelrasseln geht weiter in Richtung Iran, was meiner Meinung nach eine sehr gefährliche Situation ist. Also seit dem 11.09.2001 befindet sich der Globus in einer absolut supergefährlichen Situation, allerdings nicht durch irgendwelche muslimischen Terroristen, sondern durch die Vereinigten Staaten und ihre verantwortungslose Führung. Und ich weiß nicht, ob das wirklich besser werden wird, vielleicht reden wir da noch später drüber, aber es ist auf jeden Fall tatsächlich eine extrem gefährliche Situation. Hier auch in Bezug auf den Iran, der natürlich militärisch mit dem Irak gar nicht zu vergleichen ist, der schon von der Größe her überhaupt nicht zu vergleichen ist. Die USA kriegen ja nicht mal den Irak in den Griff, vom Iran vollkommen zu schweigen. Also sie werden, wenn sie hier gegen den Iran militärisch vorgehen, werden sie das Desaster auf jeden Fall vergrößern. Ja, ich glaube aber auch, dass andere Staaten, Russland, China, dann nicht mehr tatenlos zusehen werden. Und das ist vielleicht sogar die größere Gefahr. Also das ist tatsächlich, ich weiß nicht, ob China und Russland hier tatsächlich dann sich militärisch dem entgegenstellen würden, aber ein gewisses Risiko ist vorhanden, weil nämlich der Iran, Russland und China gemeinsamen Bündnissen angehören, was hierzulande einem eigentlich auch nie erzählt wird. Und insofern wäre das also ein absolut gefährlicher Akt, hier gegen den Iran militärisch vorzugehen. Ich meine, was sich mir auch immer wieder aufdrängt, ist diese humoreske Doppelkonferenz, die sich Bush und Ahmadinejad da offenbar liefern, also wie sie sich immer wieder gegenseitig beschimpfen und vor allem auch Ahmadinejad ist eine sonderbare Figur, finde ich, weil er einfach Sachen sagt, die ja wirklich unglaublich sind, ja, also und auch immer wieder Drohungen ausstößt gegen Israel und so weiter, obwohl da auch wieder einiges missinterpretiert oder falsch übersetzt wird, zum Beispiel die Aussage damals, sie wollen Israel dem Erdboden gleich machen, hat er in der Form wirklich nie gesagt, zumindest laut dem, was ich von einem Journalisten, der sich damit mit der Übersetzung beschäftigt hat, gehört habe. Dennoch, die beiden sind also sowas wie eine globale Doppelkonferenz des Schreckens. Ja, das Interessante ist tatsächlich, da habe ich mir auch schon mal auf meiner Webseite drüber Gedanken gemacht, dass George Bush eigentlich immer diese Feinde bekommt, die er oder die ihn steuernden Strategen haben wollen. Dass er also dann auch wirklich so eine Art Negativfigur den USA gegenübersteht, die dann auch noch Öl ins Feuer gießt, ganz wie es die USA selbstverständlich wünschen. Das ist ein bisschen merkwürdig an dieser Figur Ahmadinejad und das sollte man auf jeden Fall mal hinterfragen. Ja. Omid schreibt da, der russische General Juri Balujewski warnte den Kreml und Präsident Medvedev, dass der US-Präsident sich vollständig auf ein Ende der Welt, auf Armageddon vorbereitet. Haben Sie davon auch gehört, von diesem Ja, also diese Armageddon-Vorstellung ist sehr, sehr weit verbreitet. Also einerseits die Vorstellung in den USA unter diesen fundamentalen Christen und andererseits aber auch die Berichte über diesen Umstand sind inzwischen ziemlich weit verbreitet. Wenn das wirklich die US-Politik lenken sollte, dann haben wir wirklich ein richtiges Problem. Na, gute Nacht, ja. Ja, weil dann stehen wir nämlich, das Gute ist ja eigentlich in Anführungszeichen an ebenfalls in Anführungszeichen Verbrechern oder Kriminellen, dass auch sie gewissermaßen immer noch auf ihre Weise rational denken. Wenn aber nicht mal mehr die Verbrecher in Anführungszeichen rational denken, sondern wenn sie irrational handeln, dann wird es richtig gefährlich und dann haben wir wirklich ein Problem. Ja, und da gibt es also einige Zitate von Bush, die er gesagt haben soll, die diese Richtung vielleicht deuten könnten, dass er da wirklich irgendwie einem auch religiösen Endzeit-Fanatismus aufsitzt. Aber wie Sie selbst sagen, wenn also das auch noch dazukommt, na dann gute Nacht, ne, weil wird es dann wirklich ja absurd und natürlich äußerst gefährlich und überhaupt nicht mehr einschätzbar. Ich meine, War on Terror, das ist also ein Konflikt, der den Globus völlig spaltet, also irgendwie fast schon jeder gegen jeden. Und mir kommt das immer so vor, als würde man versuchen, einen Großbrand zu löschen, indem man da Sauerstoff hineinbläst, ne, weil man auch eine Kerzenflamme ausblasen kann. Vielleicht hilft es dann besser. Natürlich tut es das nicht, sondern es lodert immer mehr auf und genau das passiert ja durch diesen War on Terror, wenn man sich zum Beispiel anschaut, was im Irak passiert. Also mein Vater befindet sich gerade im Irak und auch wenn man nichts in den News von diesem Land jetzt hört, es ist dort, es wurde ein bisschen besser in den letzten Monaten, aber im Prinzip ist es immer gleich schlimm. Es ist im Prinzip ein Bürgerkrieg, das ganze Land. Und sie haben einen furchtbaren Durcheinander angerichtet mit ihrer Eroberung und haben natürlich auch überhaupt keinen Plan, wie sie da jemals wieder rauskommen, ne? Also meiner Meinung nach wollen die USA auch gar keinen Plan haben, da wieder rauszukommen. Und zwar hauptsächlich aus zwei Gründen. Zum einen verdient der Rüstungskomplex am besten dann, wenn sich der Krieg ins Unendliche hinzieht. Und zum anderen will man auch nicht aus dem Irak heraus, weil das Nachbarland des Iran ist und weil man möglicherweise in den Iran hineingehen will. Und dafür braucht man den Irak als Basis. Also das ist ein großer Irrtum zu glauben, dass hier irgendjemand A. Ordnung schaffen will und B. aus dem Irak irgendwann herausgehen will. Das ist im Moment auf keinen Fall, entspricht auf keinen Fall der Strategie der herrschenden Kräfte in den USA. Ja, und wenn man sich eine Landkarte ansieht, das ist mir vor ein paar Jahren einmal aufgefallen, ich habe es da schon mal erwähnt, da fiel es mir wie Schuppen von den Augen, wenn man sich eine Landkarte ansieht, dann sieht man da also Afghanistan auf der einen Seite, den Irak auf der anderen Seite und in der Mitte den Iran. Also man hat sich strategisch wunderbar positioniert, um dieses Land anzugreifen. Ne? Völlig korrekt. Also hier ein Teil, ein Hauptsinn der Operationen gegen Afghanistan und gegen den Irak liegt nicht in den Ländern selber, sondern liegt in deren Nachbarland Iran, das also in der Mitte zwischen diesen beiden Ländern liegt. Und man kann hier auch noch weitergehen. Wenn man sich alle Nachbarländer des Iran anschaut, stellt man fest, dass hier überall Militärbündnisse oder andere Kooperationen mit den Vereinigten Staaten existieren. Also es geht ganz klar darum, den Iran hier einzukreisen und wahrscheinlich dann auch im Endeffekt anzugreifen. Warum? Also ich meine, warum ist es manchen so wichtig, den Iran anzugreifen? Ja, ich denke, es geht hier wirklich um einen Krieg gegen den Islam, zum Teil als Religion, aber zum größeren Teil als die Religion, die auf einem Großteil der Erdölreserven auf dem Globus sitzt. Also ich glaube, der Iran hat die zweitgrößten Erdölreserven auf dem Globus. Und oder jedenfalls einige der größten Erdölreserven. Und das ist, denke ich mal, das, worauf man es hier letztlich abgesehen hat. Ja, aber man hat doch bereits, also Saudi-Arabien hat man ja in der Tasche. Wenn man übrigens den Islam angreifen würde, möchte, dann würde sich Saudi-Arabien fast als besseres Ziel anbieten, nicht nur, weil ja die angeblichen Terroristen von dort kommen, sondern weil es das Zentrum des Islams meines Wissens noch ist. Ja, aber wie Sie schon sagten, hat man Saudi-Arabien schon in der Tasche. Also oh ja. Es gibt da keinen Grund, hier militärisch einzugreifen. Ja, aber man hat auch mit Saudi-Arabien, ich glaube, im Irak sind die zweitgrößten Vorkommen mit Kuwait zusammen, aha, die man jetzt, ich glaube jetzt, die man ja auch in der Tasche hat. Ich meine, da braucht man doch nicht auch noch den Iran, vor allem, wo man doch jetzt vor der Küste Amerikas, glaube ich, oder man hat jedenfalls riesige Vorkommen vor der Haustür. Beide, Sie dürfen nicht davon ausgehen, was man braucht oder was vielleicht unser einer brauchen würde oder womit sich unser einer zufrieden geben würde, sondern hier geht es einfach darum, in Schwachstellen hineinzustechen und sich so viel wie möglich vom Kuchen unter den Nagel zu reißen. Und da können die Vereinigten Staaten nie genug kriegen. Und wir werden ja sehen, ob sie hier gestoppt werden aus dem Inneren heraus oder ob sie irgendjemand von außen stoppen kann. Aber das müssen wir sicherlich abwarten. Nur mit normalen menschlichen Bedürfnissen und Maßstäben kommen wir hier nicht weiter. Wenn Sie jetzt sagen, die USA, wen meinen Sie da jetzt eigentlich? Ich meine, die USA ist ein riesiges Land mit einer äußerst komplexen politischen Struktur. Ich meine, und wen meinen Sie jetzt, wenn Sie sagen, die USA? Ja, mit die USA meine ich natürlich die herrschenden Kräfte, die herrschenden strategischen Kräfte in den USA. Und das waren ja in den letzten Jahren die sogenannten Neokonservativen. Das ist eine ziemlich klar beschreibbare Gruppe von Strategen und Politikern, die sich in einem bestimmten Think Tank gesammelt haben, namens Project for a New American Century. Und die haben dort auch schon seit längerem Strategiepapiere verfasst, schon lange vor dem 11.09.2001, wo sie also auf die Notwendigkeit eines Angriffs auf den Irak beispielsweise hingewiesen haben, aber auch auf die Notwendigkeit eines Angriffs auf Afghanistan und wo sie dann überlegt haben, dass das aber alles sehr schwierig werden würde und lange dauern könnte, wenn es dadurch sowas geben würde wie ein neues Pearl Harbor, also so eine Art Angriff von außen. Und siehe da, kaum waren diese Neokonservativen an der Macht, also die meisten von ihnen wurden dann auch in die amerikanische Bush-Regierung übernommen, kaum waren sie an der Macht, gab es genau dieses Pearl Harbor am 11.09.2001. Also ich denke, das ist doch deutlich genug. Ja, also Locke schreibt ja, die Welt wird von Psychopathen regiert. Es ist oft schwer zu widersprechen. Na gut, das heißt, tatsächlich war das also jetzt keine neue Idee und man hat sich nicht gesagt, oh, 9-11 ist passiert, wir müssen jetzt unbedingt den Nahen Osten angreifen und irgendwie diverse Aktionen starten, sondern das war eigentlich von langer Hand schon gewollt, geplant, wenn man so möchte, und man suchte euch nur noch oder man wartete noch auf den Anlass und der kam exakt, dann. Exakt, also die Pläne lagen selbstverständlich schon lange in der Schublade. Also man hat nicht am 11.09.2001 den Bleistift gespitzt und dann die Pläne entworfen für den Angriff auf Afghanistan oder den Irak. Das geht ja so gar nicht. Man muss ja die ganze Logistik planen. Und wenn Sie überlegen, ich glaube, innerhalb von 3 Wochen ist man hier nach Afghanistan gegangen. Da kann man davon ausgehen, dass diese Planung auch schon Monate gedauert hat. Denn ich glaube nicht, dass man die in 3 Wochen hätte entwerfen können bis zur Einsatzreife. Ja, ich glaube unmöglich, weil, muss ich selbst sagen, so eine militärische Operation erfordert monatelange, teilweise sogar jahrelange Planung. Das macht man nicht von heute auf morgen. Und diese Reaktionen kamen ja also eins nach dem anderen. Man hatte ja eigentlich überhaupt keine Zeit mehr, da durchzuatmen. Es passieren diese Anschläge, bam, bam, dann das kam ein Schlag nach dem anderen. Plötzlich war schon der Afghanistan angegriffen und schon ging die Rhetorik los gegen den Irak. Und ja, und jetzt allerdings kommt mir vor, die Sache mit dem Iran scheint nicht ganz so aufzugehen, oder sehe ich das falsch? Ich meine, zumindest, es zieht sich schon sehr lange hin. Also diesen Eindruck habe ich auch, dass es diesen Strategen allmählich zu lange dauert. Also ich denke, man würde sich wünschen, dass das schneller vorwärts gehen würde. Es gab ja auch schon eine fast Kriegssituation mit der Festnahme dieser britischen Soldaten im Golf vor dem Iran. Das war, glaube ich, im Februar oder März 2007. Das wäre also schon der perfekte Kriegsgrund gewesen. Aber hier im letzten Moment hat der Iran diese Leute freigelassen und dadurch war auch aus dieser Sache die Luft raus. Ja, das war damals ziemlich knapp. Da gab es auch, es gab auch einen riesigen Aufmarsch vergangenen Jahres im Golf und das aller Orte hat man schon befürchtet, es geht gleich los. Und so schwelt das jetzt irgendwie dahin. Und wir bewegen uns jetzt aber rein, nicht nur im letzten Teil der Sendung, sondern auch in eine US-Wahl. Stiegel fragt da zum Beispiel, ob also Sie glauben, dass vor oder unmittelbar nach dieser Wahl ein 9-11-artiges Ereignis wieder eintreten könnte, um quasi den neuen Präsidenten auch gleich auf Kurs zu bringen. Wie sehen Sie die Gefahr eines erneuten Anschlags? Also die Gefahr ist, glaube ich, auf jeden Fall da, weil man hat ja hier gesehen, wie man mit so einem Anschlag das Ruder übernehmen kann, wie man ein ganzes Land, sogar die Welt kidnappen kann, unter Schock setzen kann, sich ans Steuer setzen kann und hier eine bestimmte Strecke fahren kann, bevor die Welt überhaupt mal zu Atem kommt und sich fragt, hey, Moment, wer sitzt denn hier eigentlich am Steuer? Und natürlich besteht die Gefahr, dass man so eine Operation wieder einsetzen könnte. Man könnte sie vor den Wahlen einsetzen, um die Wahlen überhaupt auszusetzen und so eine Art Junta an die Macht zu bringen oder an der Macht zu lassen. Man könnte sowas aber natürlich auch beim neuen Präsidenten durchführen, um dann den neuen Mann auf Kurs zu bringen. Weil Sie sagen, eine Junta einzusetzen, George Bush hat ja auch, ich glaube, Executive Orders sind das unterschrieben oder jedenfalls Gesetze unterschrieben, nach denen er eigentlich aus eigenem Ermessen jederzeit den Kriegszustand ausrufen kann oder den Ausnahmezustand. Ja, also der Präsident oder in der Hand des Präsidenten wurden tatsächlich ziemlich furchterregende Machtinstrumente gebündelt und in dessen Hände gelegt seit dem 11.09.2001. Der US-Präsident hat ganz neue Vollmachten bekommen, wozu auch das gehört, was Sie gerade erwähnt haben. Und das heißt, die Membran zwischen der totalen Diktatur und, sagen wir mal, den Demokratieresten, die wir jetzt im Moment haben, ist sehr, sehr dünn geworden. Das heißt, bei einem erneuten Anschlag der Ausmaße des 11. September 2001 könnte der jeweils amtierende Präsident einfach sagen, so, Schluss aus, jetzt regiere ich und zwar allein. Und, ja, man könnte so den Verdacht hegen, dass sie diese ganzen Executive Orders, von denen Sie beispielsweise gesprochen haben, die dem Präsidenten enorme Vollmachten geben, dass die im Grunde genommen schon im Hinblick auf so ein Ereignis installiert worden sind. Also was jetzt noch fehlt, wäre so ein Ereignis und dann würden diese Executive Orders und diese Vollmachten ausgelöst werden und der Präsident und die, die ihn steuern, könnten also auf ganz andere Art und Weise weiter regieren, als sie das bisher schon tun. Wenn wir uns jetzt einmal versuchen zurückzulehnen und uns in diese Gehirne hineinzudenken, was wäre denn aus deren Sicht, also wer auch immer diese Spielchen treibt, diese globalen Machtspielchen, die ja teilweise mit unglaublicher Grausamkeit, ich meine, bei jedem dieser kyrillischen Luftschläge kommen ja hunderte Menschen und tausende Menschen ums Leben, ist, auf der ganzen Welt passiert ständig Krieg eigentlich, der geschürt wird. Was glauben Sie, ist denn jetzt so quasi das Drehbuch, wie es sich, wie es ausspielen könnte in idealer Weise? Also ich glaube, das Drehbuch dieser herrschenden Kräfte und Eliten besteht tatsächlich in einer Art totalitären Globalstaates. Also sie wollen diesen Globalstaat jetzt einen großen Schritt voranbringen. Das war auch der Sinn des 11.09.2001. Mit einem großen Paukenschlag den globalen Staat voranbringen, hinter den USA die Staaten vereinigen, die noch nicht auch solche, die noch nicht auf ihrer Seite standen und hier auch in die Innenpolitik der anderen Staaten hineinwirken. Man denke zum Beispiel an die deutschen Innenminister Schäuble und Schily, die also sehr, sehr viel von diesen Antiterrorkatalogen der USA übernommen haben. Und ja, um es mal ganz klar auf einen Punkt zu bringen, was erwartet uns eigentlich in der Zukunft, würde ich sagen, Sklavenplanet. Okay, das klingt natürlich jetzt ziemlich deprimierend. Wenn jetzt zum Beispiel jemand sagt, also sich das alles anhört und dann sagt, das ist doch alles Quatsch, wir werden doch einfach nur, es ist ganz, ganz einfach so, dass es Terrorismus gibt, da sind die Menschen, die sind nicht zufrieden, aus verschiedensten Gründen, religiöse Gründe und so weiter. Und es ist einfach der Versuch, hier quasi Ordnung in die Welt zu bringen. Und dieser ganze Quatsch von wegen globale Herrschaft, das sind alles Hirngespinste. Was würden Sie da jetzt als Indizien anführen, dass das Ihrer Meinung nach sehr wohl passiert? Also von wegen globale Herrschaft und so der USA Hirngespinste, da würde ich empfehlen, sich mal mit den wichtigsten strategischen Werken und Büchern aus dem Bereich der US-Eliten auseinanderzusetzen, welche brutalste Sprache da gepflegt wird, von der wir hier natürlich nichts erfahren, von der hier auch kein Medium Ihnen berichtet. Das ist also, könnte ich Ihnen sehr locker beweisen, dass es hier um die Weltherrschaft geht, um die absolute Vorherrschaft der Vereinigten Staaten, und das ist deren Plan nicht erst seit gestern und auch nicht ihr Plan erst seit dem 11.09.2001, sondern schon seit mindestens 100 bis 150 Jahren, seitdem also schon Schiffe in die Luft flogen, woraufhin plötzlich Kriege geführt werden konnten. Ich meine hier zum Beispiel den Krieg gegen Spanien Ende des 19. Jahrhunderts, der ausgelöst wurde durch die Sprengung eines US-Kriegsschiffes. Ja, also solche False Flag Operation, wie gesagt, da gibt es viele Beispiele dafür. Nicht erst seit dem 11. September, von dem ja viele behaupten, dass auch genauso eine war. Wie schon gesagt, wir stehen vor einer Wahl. Glauben Sie, dass irgendeiner der aussichtsreichsten Kandidaten, ich meine, im Prinzip glaube ich, wird sich zwischen Clinton und Obama entscheiden, wobei ich komischerweise von Anfang der Meinung war, dass es Clinton sein wird. Einfach die Art, wie sie aufgetreten ist, wie sie gesprochen hat, hört sich für mich danach an. Denn man braucht natürlich auch die nötige Unterstützung, und die hat diese Frau offenbar. Aber glauben Sie, dass da sich irgendwas verändern wird bei einer dieser beiden Kandidaten? Oder glauben Sie, dass sie sich bei mir... Leider gar nicht, ja. Weil also Clinton hat schon klar gemacht, sie wird gegen den Iran vorgehen. Sie betrachtet den Iran als Gefahr. Sie pflegt hier also eine unglaubliche Kriegsrhetorik. Mhm. Bei Obama liegt die Sache etwas anders. Da muss man sich fragen, wen eigentlich Obama steuert. Und da trifft man also auf einen Mann namens Brzezinski. Das ist also ein früherer Sicherheitsberater eines amerikanischen Präsidenten und ein globaler Stratege, der auch ein Buch geschrieben hat, nämlich The Grand Chessboard. Das heißt also, er betrachtet den Globus als großes Schachbrett. Und auf diesem Schachbrett ist das, was ihn interessiert, nicht so sehr der Iran oder der Irak. Er schimpft auch auf diese Kriege. Brzezinski ist der außenpolitische Berater von Obama, sondern sein großes Ziel, das Ziel seiner Aggression ist Russland, gegen das er schon immer vorgegangen ist. Und wenn Obama an die Macht kommt, müssen wir befürchten, dass diese Brzezinski-Strategie sich durchsetzt und die Vereinigten Staaten massiv gegen, noch massiver, als sie es bisher schon tun, gegen Russland vorgehen werden, was natürlich auch sehr gefährlich ist. Ja, und da gibt es natürlich massivstes Säbelrasseln. Ich habe das auch letztens wieder mal in den News gebracht, also Manöver, die da auf beiden Seiten abgehalten werden. Und weil Sie das aufbringen, sehr interessant natürlich dieser Raketenschild. Da sagen natürlich immer alle, naja, das ist ja defensive Waffe, was regen Sie die Russen so auf? Was aber in Wirklichkeit dadurch passiert ist, nach Darstellung eines deutschen Militärexperten, dessen Namen mir jetzt leider entfallen ist, interessanterweise folgendes: Mit diesem Raketenschild, also glaube ich in der Tschechei und in Polen stationiert werden soll, würde Amerika sozusagen in die ideale Erstschlagsposition kommen. Haben Sie davon auch gehört? Also dadurch, dass natürlich die russischen Raketen zum Großteil ausgeschaltet werden können, kann man natürlich als erster losschlagen und davon ausgehen, dass das, was noch übrig ist, nicht mehr durchkommt bis zum Gegner USA. Ja, das ist ja das, was ich vorhin erwähnt habe, dass die USA in das Machtvakuum vorstoßen, gnadenlos, dass der Warschauer Pakt und dass die Sowjetunion hinterlassen haben. Und es ist natürlich besonders brisant, dass sie hier solche Waffen vorschieben wollen in ehemalige Warschauer Paktstaaten. Nicht umsonst war das ja ein Sicherheitsbündnis Russlands gewesen, der Warschauer Pakt, und hat Sicherheitsbedürfnisse erfüllt, die Russland hat. Und genau im Bereich dieser Sicherheitsbedürfnisse wollen die USA jetzt diesen Raketenschirm installieren. Und was heißt defensiv? Behaupten kann man ja vieles, aber die Frage ist ja, wie wird das Raketensystem denn wirklich konfiguriert und wer möchte das denn bitte überprüfen vor Ort, wie das Raketensystem konfiguriert ist? Also die Aufregung Russlands kann man hier durchaus verstehen über dieses Projekt. Ja, und selbst wenn es also jetzt defensiv konfiguriert wird, auch dann ist es indirekt eine Offensivwaffe, weil ich dadurch zu einem Erstschlag befähigt werde, ohne mit großen Verlusten rechnen zu müssen. Absolut korrekt. Also ich kann sozusagen das restliche Gleichgewicht des Schreckens, das hier noch besteht, weiter zu meinen Gunsten verschieben, indem ich den Gegner wehrlos mache, kann ich dann meine Waffen umso ungehinderter einsetzen. Absolut unangenehm, diese ganzen Dinge. Ja, aber man sollte nicht resignieren, also denn es gibt ja auch gute Nachrichten. Also zum Beispiel eine gute Nachricht ist für mich ganz klar die Operation 9/11 oder sagen wir die Anschläge des 11.9. als Konstruktion eines Kriegsgrundes haben natürlich zu einem großen Teil funktioniert oder waren ein Erfolg für die Strategen. Aber auf der anderen Seite haben die Vereinigten Staaten damit eine grandiose intellektuelle Niederlage erlitten, beziehungsweise die dort herrschenden Kräfte eine grandiose intellektuelle Niederlage eingefahren, die sie zum Beispiel bei Pearl Harbor so nicht eingefahren haben. Pearl Harbor wurde damals kaum hinterfragt, heute sowieso nicht mehr, ist in die Geschichte eingegangen des feigen Angriffs der Japaner auf die armen Vereinigten Staaten. Aber hier sieht die Sache ja nun ganz anders aus. Diese ganze 9/11-Wahrheitsbewegung, die Recherchen von Journalisten, aber auch ganz einfach Staatsbürgern diesseits und jenseits des Atlantiks haben ja nun wirklich ganz klar gemacht und sehr, sehr weit verbreitet, auch in der Bevölkerung, dass das eine konstruierte Operation war. Und ich weiß nicht, ob die USA auf so eine löchrige Geschichte tatsächlich ihre weitere Strategie aufbauen können. Naja, einstweilen versuchen sie es. Auf der anderen Seite gibt es dann Leute, ja, die schon sagen, okay, das ist natürlich möglich, dass dieser Vorstoß schon langsam zu bröckeln beginnt. Aber ein anderes Thema, das da irgendwie dann lustigerweise damit vermischt wird, ist diese ganze Global Warming Geschichte, wo viele behaupten, das sei nur wieder ein weiteres Schreckgespenst, das da an die Wand gemalt wird, zu dem es keine Grundlage gibt und das dann aber dazu führen könnte, dass man eben globale, martialische Maßnahmen ergreift, um die große Katastrophe, diesmal ist es dann eben die Klimakatastrophe, die angeblich ist, wie manche sagen, abwenden zu können. Wie sehen Sie das? Ja, so ähnlich, wie Sie das gesagt haben. Also im Grunde genommen versucht man hier dem negativen Führer George W. Bush, oder hat man versucht, einen positiven Führer gegenüberzustellen, nämlich Al Gore. Also während der Krieg gegen den Terror schon längst nicht mehr konsensfähig ist, was ich ja gerade sozusagen angedeutet habe, hat man versucht, dem ein anderes Projekt gegenüberzustellen, und zwar ein total konsensfähiges Projekt, das auf dem Globus total konsensfähig ist. Und das sozusagen ein positives Ziel beinhaltet, nämlich die Erde zu retten, also ein Ziel, mit dem sich ja nun jeder identifizieren kann. Mit dem Krieg gegen den Terror können sich immer weniger Menschen identifizieren. Da gibt es ein riesiges Legitimationsproblem. Und daher hat man versucht, diese Vorstellung der Klimakatastrophe zu missbrauchen für ein neues Globalisierungsprojekt, sozusagen ein positives Projekt, bei dem sich der Globus wieder hinter einer amerikanischen Führungsgestalt vereinen kann, die diesmal Al Gore hieß. Aber auch das scheint mir allmählich zu scheitern, einfach aufgrund gegenteiliger wissenschaftlicher Erkenntnisse und auch aufgrund der Tatsache, dass sowieso die ganze Vorstellung der Klimakatastrophe auf schlechter Wissenschaft und auf vollkommen falschen physikalischen Annahmen beruht. Ja, also wie gesagt, ich bin da eher ein bisschen so keine Ahnung. Ich denke mir irgendwie, wenn man endlich aufhört, fossile Brennstoffe zu verwenden und andere Technologien, die längst vorhanden sind, beginnt einzusetzen, da kommen wir in ganz andere Themengebiete, aber das Schlimmste, was uns passieren kann, ist, dass die Wirtschaft angekurbelt wird. Natürlich gibt es eine Übergangsphase, die sicher schwierig ist, und dass es in den Städten immer so stinkt und dass die Luftqualität sich verbessert. Das heißt, das sehe ich jetzt von vornherein nicht so negativ, aber dann gibt es natürlich auch diesen Begriff, den einige ins Spiel gebracht haben, Klimadiktatur, auch so ein schauderhaftes Wort, wo eben dann wirklich anscheinend auch versucht wird, damit Politik zu machen. Und das ist dann natürlich eher bedenklich. Natürlich, also mit diesem Vorwand der sogenannten Klimakatastrophe können Sie sehr leicht eine Diktatur errichten. Warum? Weil dieses angeblich so schädliche Gas CO2 überall vorhanden ist und bei praktisch jedem Prozess entsteht, egal ob das ein Automotor ist oder ob das unsere Atmung ist oder ob das Viehzucht ist. Sie können unter diesem Vorwand in praktisch jeden Bereich von Wirtschaft und Gesellschaft hineinregieren. Sie können neue Steuern erheben und all das wird ja nun auch schon versucht. Das mündet in einen totalen Überwachungs- und Regelungsstaat. Also genau das, was auch George Bush mit seinem 11.9., seinem Krieg gegen den Terror angestrebt hat. Und ich kann nur sagen, ich warne vor diesem Klimastaat, genauso wie man früher vor dem Atomstaat, vor dem total kontrollierten Atomstaat gewarnt hat, muss man jetzt vor diesem total kontrollierten Klimastaat warnen, der sowieso auf absolut unseriöser Wissenschaft beruht. Na, wie gesagt, also ich meine, unser Klima ist schon im Wandel, es ist aber auch nicht das erste Mal, dass es im Wandel ist. Keine Ahnung, was da jetzt wirklich passiert, aber Sie glauben also, dass diese ganze Klimageschichte erfunden ist, oder wie kann ich das jetzt verstehen? Ja, selbstverständlich. Sie wurde aber nicht von den USA erfunden, sondern es gibt ja diesen Mythos schon seit 20 oder 25 Jahren und er beruht eben auf der Annahme, dass also ein höherer CO2-Gehalt in der Atmosphäre eine höhere Temperatur, eine höhere Erddurchschnittstemperatur bewirkt. Und dummerweise gibt es da aber Forschungen, sehr, sehr viele Forschungen über Eisbohrkerne, anhand deren man das Klima der Erde in der Vergangenheit, in sehr lange zurückliegenden Zeiten rekonstruieren kann. Und dabei kommt eigentlich Folgendes heraus, dass nämlich der Temperaturanstieg immer dem CO2-Anstieg vorausgegangen ist und ihm nicht gefolgt ist. Das heißt also, erst war der Temperaturanstieg da und dann gab es mehr CO2 in der Atmosphäre. Also hier wird von der Klimaforschung ganz einfach Ursache und Wirkung vertauscht und daraus eine Katastrophe konstruiert. Ja, also ähnliche Theorien haben wir auch damals in der Sendung mit Demian bereits behandelt. Ja, durchaus interessant. Andererseits, wenn man von fossilen Brennstoffen abgehen würde, egal warum, ob jetzt um CO2-Ausstoß zu reduzieren, und CO2 regt Pflanzenwachstum an, das wiederum Sauerstoff erzeugt, das heißt, irgendwie reguliert sich das ja auch. Aber okay, wenn man jetzt also von solchen Technologien abgehen würde, könnte man auch die Abhängigkeit vom Öl reduzieren und somit eigentlich diese ganzen Kriegs- und Machtansprüche dem Boden entziehen. Das heißt, Biden kann doch nicht mit völlig falschen und zusammengelogenen Begründungen eine gute Politik machen. Also dagegen wehre ich mich einfach. Irgendwo haben ja auch die Bürger einen Anspruch auf Wahrheit und sie haben einen Anspruch darauf, aufgrund richtiger Informationen selber mit in die Politik eingreifen zu können und mitzudiskutieren. Und es kann einfach an so einer Klimalüge nichts Richtiges und nichts Gutes geben. Ja, wobei sich diese Dinge so lustig für mich widersprechen. Das ist das, was ich nicht ganz kapiere. Also wenn die CO2-Geschichte und diese Kriege, die im Nahen Osten geführt werden, beides aus derselben Quelle stammen, dann verwirrt mich jetzt ein bisschen, dass sich die eigentlich gegenseitig die Grundlage entziehen. Aber ja. Ja, aber wie wir schon festgestellt haben, also die USA entziehen sich dauernd gegenseitig überall in sich die Grundlage für all ihre Behauptungen. Es gibt für mich kein widersprüchlicheres System als das der Vereinigten Staaten. Also mindestens so widersprüchlich wie die frühere Sowjetunion. Und wir wissen ja, dass eigentlich die Sowjetunion unter anderem an ihren eigenen Widersprüchen auch zerbrochen ist. Ja, gut, wenn jetzt jemand dieses ganze Schlamassel hört und wir konnten da jetzt natürlich nur einen kleinen Abriss geben, würde mich übrigens mal freuen, mit Ihnen eine Sendung über diese Klimageschichte zu machen, wo wir uns ausschließlich damit beschäftigen, weil das einfach für mich sehr spannend ist. Und ich, wie gesagt, keine Ahnung, was da wirklich passiert, aber irgendwie auch nicht ganz koscher, ja, das Ganze. Das können wir gerne machen. Klar. Ja, aber wenn jetzt jemand also diese ganze Geschichte hört, die natürlich furchtbar deprimierend ist, man kann sich dann auch noch im Forum-Thread weiter informieren und sich fragt, ja, was kann man da jetzt tun? Bin ich dem Ganzen völlig hilflos ausgeliefert oder was kann man tun? Ich meine, wenn man nichts mehr tun kann, dann hat es keinen Sinn mehr, dass wir drüber reden. Ne? Dann machen wir da schöne Zeit und warten auf Armageddon oder was auch immer. Aber das glauben Sie offensichtlich nicht und ich auch nicht, sonst würden wir ja wahrscheinlich nicht da sitzen. Also was glauben Sie, kann der Einzelne eigentlich dazu beitragen, dass sich das irgendwie bessert? Also ich glaube, dass der Einzelne sehr, sehr viel beitragen kann. Also ich werde das natürlich häufig gefragt. Meine Antwort lautet eigentlich immer, also wenn man nichts tut, passiert natürlich auch nichts. Also das heißt, dann ist der Effekt gleich null. Wenn ich aber was tue, ist der Effekt gleich null plus x. Wie groß x genau ist, das können wir natürlich nicht wissen. Aber auf jeden Fall existiert x und noch ein weiterer Punkt existiert. In dem Moment, in dem ich nämlich etwas tue, dann tue ich auch was für mich. Das heißt, ich selber kann mich zumindest besser fühlen, indem ich einfach diese Energien umsetze in Handlungen. Damit meine ich also Information, Diskussion, Aufklärung zum Beispiel. Und insofern ist es keineswegs umsonst, etwas zu tun, sondern ich kann nur jedem empfehlen, damit umgehend sozusagen anzufangen. Ja, und das ist auch einer der Gründe, warum ich diese Sendung mache, einfach um, diese Dinge auch wieder irgendwie loszuwerden, und so kann einfach jeder was dazu beitragen. Einfach nur, indem er sich diese Nachrichten anschaut und sie einfach einmal fragt, was da überhaupt passiert, denn das meiste davon ist einfach offensichtlich ziemlicher Schwachsinn, muss man leider sagen. Aber richtig, aber Sie müssen ja auch überlegen, all diese Millionen Menschen, die in dieser Bewegung, in dieser globalen Wahrheitsbewegung sich engagieren, das sind ja auch zum allergrößten Teil keine Profis, keine Journalisten, ja, sondern Einzelpersonen, die hier recherchieren und auf ihren Webseiten publizieren, wichtige Informationen zum Beispiel, die wieder andere aufgreifen, die eine größere Medienmacht besitzen. Und insofern kann ich nur empfehlen, sich dazu zu gesellen und hier mitzumachen. Ja, ja, in diesem Sinne, ich danke Ihnen vielmals, dass Sie zu Gast waren. War ein sehr spannendes Gespräch und ich hoffe, wir können das über ähnliche Themen in Zukunft wieder mal wiederholen. Ja, vielen Dank, Herr Al-Ubaidi. War für mich auch ein Vergnügen und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Ja, danke. Schönen Gruß nach München. Danke, tschüss.